Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Marluch Schoenheim. Märchen von den Gebrüdern Grimm. Die Rose. Etwas mal eine arme Frugge, da hatte zwei Kinder. Das jüngste musste alle Tage in ein Wald gehen und langen Holt. Als es nun mal ganz wie zücken geht, kam so ein klein Kind. Das was erwärst ganz wacker zu ihm und holp flittig Holt lesen und drog et aug bis für dat Hus. Dann was et erwärst, er ein Augenschlecksken verging, verschwunden. Das Kind vertellte et seiner Mutter. De wul et erwärst nicht glöwen. Ob et lässt, brachte et en Rause mit und vertellte, dat schöne Kind hätte ihm diese Rause geben und hätte ihm gesagt, wenn de Rause upblöd wär, dann wul et weer kommen. De Mutter stellte die Rause in't Water. Einen Morgen kam dat Kind gar nicht uit dem Bette. De Mutter ging zu dem Bette hin und fand dat Kind daude. Er lag erwärst ganz anmutig. Und der Rause, was den zulftigen Morgen erblöet. Ende von Die Rose.